verführte, längst allein auf Wiesen. Eine Blume, eine Blume. Überall am Wegesrand ein gerader Grashalm stand. Ins Tal die summenden Grillen schallen, er biegt sich leicht am Rande. Man findet ihn auf jedem Lande, geht ein und wächst im Saal. Ein Grashalm, ein Grashalm. Wolkenlos die Sonne scheint, im Herzen der Sommer keimt. Am Strauch die saftig süße Brombeeren nachlinken und sitze, schlafen in der Hitze, breitet sich über uns.